Einerseits insistiert der Autor auf ihrer unschuldigen Amoralität und lässt sie andererseits an entscheidender Stelle mit einer berechnenden Intelligenz und raffinierten Bosheit agieren, die eines Mephisto würdig wäre. Wo ist die Urgestalt des Weibes in dieser bewusstlos kriminellen Karriere, die sie schließlich dem Lustmörder Jack the Ripper ans Messer liefert? Wird sie als Erdgeist, als Elementarwesen, von jeder moralischen Verantwortung freigesprochen, nur um als Pandora, entsprechend dem griechischen Mythos, dann doch die Schuld an allen Übeln dieser Welt zugeschoben zu bekommen? Pandora ist das erste Weib auf Erden, das Zeus aus Rache für den Raub des Feuers den Menschen schickt, mit einem Gefäß, das alle Übel enthält. So ist auch im griechischen Mythos wie in der Bibel die Frau die Urheberin des Bösen. Das wäre die alte patriarchale Verteufelung der Frau, der offensichtlich auch der Autor selbst erliegt. Aber die Lulu von Wedekinds Tragödie ist keine Pandora. Sie erscheint als eine gewaltsam zusammengeklitterte Kunstfigur, deren unwiderstehliche erotische Anziehungskraft kaum nachvollziehbar ist. Wo ist in dieser Lulu auch nur ein Funken von Lilith, der wirklichen Urgestalt? Die elementare Liebeskraft der Göttin wird in Lulu nicht ein einziges Mal glaubhaft. Sie begegnet auch dem Mann, den sie angeblich liebt, weil er sie als Kind aus der Gosse gezogen hat, mit derselben unberechenbaren Verachtung wie allen anderen.